Kundgabe 2841. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.8.1943. Hingabe des Willens, einzige Forderung. Leget mir euren Willen zu Füßen, und euer Lebenswandel wird fortan ein gesegneter sein. Ich fordere nicht viel von euch, als nur die Unterwerfung eures Willens unter meinen Willen, der einst sich in Überheblichkeit von mir abwandte und eure Unvollkommenheit zur Folge hatte. Wollet ihr nun wieder vollkommen und also mein Ebenbild werden, dann müsset ihr euch wieder mir zuwenden. Ihr müsset meinen Willen anerkennen und mir den euren aufopfern. Ihr müsset gleichen Willens mit mir sein, weil ihr im Vollkommenheitsstadium nicht anders wollen und handeln könnt, als was meine Weisheit und Liebe erkannt hat. Und darum dürfet ihr euch meinem Willen nicht widersetzen, denn dann entspricht euer Wille nicht meiner Liebe und meiner Weisheit. Und dann könntet ihr euch nicht mit mir vereinigen. Ihr könnt nicht vollkommen werden. So wie ihr aber mich anerkennt, gebt ihr euch mir völlig zu eigen. Und somit gebt ihr mir auch euren Willen. Und dann kann ich euch lenken und stoße nicht auf Widerstand. Dann werdet ihr auch mein Wirken in euch erkennen. Denn wo kein Widerstand mehr ist, dort kann ich mich selbst äußern. Ich kann meine Kraft überströmen lassen. Ich kann meinen Willen durch euch auf andere übertragen. So ihr euren Willen hingebt, werdet ihr nicht unfrei oder kraftlos, sondern ihr könnt nun alles vollbringen mit meiner Unterstützung. Denn mein Wille ist nun auch euer Wille geworden, und ihr werdet zufrieden sein, weil ihr alles mir überlassen könnt. Solange ihr mir euren Willen noch nicht restlos opfert, ist euer Sinnen und Trachten noch der Welt zugewandt. Denn dann ist es euer Wille, der dem noch Beachtung schenkt, was Anteil meines Gegners ist. Ihr aber müsstet euch lösen von seinem Reich. Ihr dürfet ihn nicht anerkennen, der euren Willen einst bestimmte zur Abkehr von mir. Ihr müsstet ihn verachten und euch von ihm abwenden. Dadurch beweiset ihr, dass ihr nach mir verlangt und dass ihr bereit seid, meinen Willen gelten zu lassen. Und also unterwerfet ihr euch diesem Willen. Dann werdet ihr auch darauf achten, was ich zu euch rede. Ihr werdet meinem Wort euer Ohr leihen. Und nun kann ich euch führen. Und ihr werdet mir folgen und euch meinen Willen zur Richtschnur für euren Lebenswandel machen. Und dann müsstet ihr zur Höhe gelangen. Ihr müsstet euer Ziel erreichen. Ihr müsstet werden, was ihr einstmals waret. Lichtvolle Wesen, die immer nur meinen Willen ausführen und selig sind, weil die Erfüllung meines Willens alle Wesen beglückt. Amen.